Telekom Fernsprecher Kiel Ufer 19, Ecke Onkenstraße an Radio Aporé. Zur derzeitigen Ausstattung gehört ein Schild mit Bleistift geschrieben, 19.07. Graue Katze, Fenstersturz, Donnerstagabend, Onkenstraße 19, gesehen, Fragezeichen, aufgenommen, Fragezeichen, Telefonnummer 29430 85. Herzlichen Dank. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Auf Wiedersehen.